B2 Gespräch 1 Ich begrüße Sie, Frau Tietke. Nehmen Sie bitte Platz. Wenn ich mich vorstellen darf, ich heiße Wendelmeier und gehöre mit zum Team der Anästhesieabteilung. Sie haben unsere Aufnahmestation gut finden können? Das war kein Problem. Die Dame von der Verwaltung hat es mir gezeigt. Das ist gut, dass Sie die Formalitäten schon erledigt haben. Dann sind Ihre ganzen Daten schon bei mir im Computer. Benötigen Sie denn auch noch eine Überweisung? Nein. Wenn Sie Ihre Überweisung bei der Verwaltung abgegeben haben, reicht das vollkommen aus. Da habe ich ja alles abgegeben. Sehr gut, Frau Tietke. Also, für Ihre 86 Jahre erscheinen Sie mir wirklich sehr fit. Meinen Sie? Ja, da haben Sie eigentlich recht. Ich erledige alle Einkäufe noch selbst und gehe jeden Tag mit unserem Hund durch den Park. Jetzt mit dem Knie dauert es natürlich schon ein bisschen länger. Wie ich sehe, wurde bei der Besprechung vor 8 Wochen auf eine Eigenblutspende verzichtet. Also, Herr Doktor... Wendelmeier. Ja, genau, Herr Doktor Wendelmeier. Ich wollte das sowieso nicht. Und dann habe ich ja auch noch keine so guten Blutwerte gehabt. Ja, ich sehe. Ihr HB-Wert ist zwar ohne Spende noch in Ordnung, aber wenn wir Ihnen jetzt Blut abgenommen hätten, wäre er wahrscheinlich doch zu schlecht gewesen. Ja, trotz der Eisentabletten. Richtig. Wir werden zur Sicherheit für die Operation Blutkonserven kreuzen, weswegen wir gleich noch einmal bei Ihnen Blut abnehmen werden. So, dann schaue ich mal weiter durch Ihre Befunde. Das EKG haben wir und eine Lungenfunktion ist auch dabei. Wunderbar. Der Untersuchungsbefund vom Hausarzt und hier die aktuellen Laborwerte. Jetzt fehlt mir nur noch der Anamnesebogen, den Sie zu Hause ausfüllen sollten. Also, ich habe so viele Fragebögen ausgefüllt. Vielleicht ist da ja irgendwo dazwischen so ein blauer? Richtig. Da ist er doch.